ist denn das? Uwe Gauger ist der Erfinder des mobilen Blutdruckmessgeräts. Genau. Was für ein mobiles Blutdruckmessgerät? Ein mobiles digitales Blutdruckmessgerät. Wenn man ums Handgelenk tragen kann wie eine Armbanduhr, dass man immer weiß, was für einen Blutdruck man hat. Ach so, und du hast sowas? Ja. Zeig mal her. Genau, zeig mal. Ah ja. Na? Toll. Für 50 Mark bei Lidl. 50 Mark? Ist das nicht geil? Geil. Ist billiger als ein Swatch. Für 50 Mark? 50 Mark. Dann sieht die auch noch schick aus. Da regst du auf sie in der U-Bahn. In der U-Bahn? Ja, da bin ich ja sowieso gespannt auf die U-Bahn in Berlin. Oh mein Gott. Macht ihr denn viel mit dieser U-Bahn? Also ich persönlich nicht. Ich habe bloß mal bei der U-Bahn-Reinigung gearbeitet. Da haben sie eine Arbeitsschutzbelehrung gemacht und haben gesagt, dass man nicht auf die Stromschiene pinkeln soll. Echt? Und sonst darf man da überall hinpinkeln? Natürlich nicht. Ich dachte schon. Aber auf der Stromschiene ist es besonders gefährlich. Ich werde den Eindruck nicht los, dass Berlin eine ganz schön gefährliche Stadt ist. Ja. Das ist doch bestimmt wichtig, dass man ständig auf der Hut ist. Nee, ist gar nicht so besonders wichtig. Aber dass Indien ein total urban, metropolitanes Berliner Herz schlägt. Meinst du echt? Das ist mal ganz schnell Außenseiter. Woher weiß ich denn, ob ich so ein Herz habe? Das lässt sich über den Puls und über den Blutdruck rausfinden. Na, dann messen wir doch mal sofort meinen Puls hier. Wollen wir nicht vorher erst mal Blutdruck messen bei dir? Die Reihenfolge ist eigentlich egal. Das ist ja vielleicht krass. Wie hieß der Erfinder? Uwe Gauger? Genau. Was habe ich denn jetzt hier nun für einen Blutdruck? Sag mal, wo kann ich jetzt sehen? Ja. Die Zahlen hier, wa? Hier steht 104 und hier steht 68. 104 zu 68, das ist mir zu wenig. Ich habe schon Bonner kennengelernt, die hat mir. Reicht nicht. Heißt jetzt, dass ich nicht mitkommen kann nach Berlin oder was? Doch, doch. Du musst eben nur mit gewissen Unannehmlichkeiten rechnen. Was denn für Unannehmlichkeiten? Zum Beispiel, dass du die Luft. Guck mal da, Berlin Zentrum, 30 Kilometer. 30 Kilometer, ja. Toll. Da sind wir doch gleich am Kudamm, oder? Nee. Naja, nee, der ist jetzt im tiefsten Westen. Potsdamer Platz ist jetzt Zentrum. Genau. Aber dieses Verortet ist doch am Kudamm. Naja, schon, aber. Zum Kudamm ist jetzt zu weit. Wir fahren erstmal zum Potsdamer Platz am besten. Was gibt's denn da am Potsdamer Platz? Hochhäuser zum Beispiel. Aha, mehr nicht. Was heißt hier mehr nicht? Naja, da rödeln die doch jetzt gerade rum wegen Terrorismus. Ach so, ja. Das ist ja wohl ein Grund, da nicht hinzugehen, oder? Ja. Wir könnten auch zum Alex gehen, ist auch noch Zentrum. Und dann? Na, wir könnten zum Beispiel auf den Fernsehturm gehen. Da kann man ja so schön in der Ferne sehen, wa? Quasi. Man kann da sogar frühstücken, habe ich gehört. Frühstücksfernsehen. Ich fühle mich allerdings nicht besonders gut dabei. Wobei fühlst du dich nicht? Naja, auf so einem hohen Turm zu sein, da wird mir schlecht. Ah, Höhenangst hatte ich auch schon. Ärgerlich. Müssen wir was anderes machen. So sieht's aus. Oh, das wäre ein schöner Tag gewesen mit Frühstück und im Fernsehturm rumliegen. Ja.